Und es kam einer von den sieben Engeln mit den sieben Schalen zu mir und redete mit mir also, komm, ich zeige dir das Gericht über die große Buhlerin, die an den großen Wassern saß, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben, und wurden trunken die Bewohner der Erde vom Wein ihrer Unzucht, und er trug mich in eine Wüste im Geiste. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachenen Tiere, voll Namen der Lästerung, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und vergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirne war ein Name geschrieben, im Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Buhler und der Gräuel der Erde. Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesus und sah hin und wunderte mich groß, da ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen das Geheimnis des Weibes und des Tieres, das sie trägt, mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und soll heraufsteigen aus dem Abgrund und hingehen zum Verderben, und es werden sich wundern die Bewohner der Erde, deren Name nicht eingeschrieben ist in das Buch des Lebens von Grundlegung der Welt her, wenn sie sehen das Tier, das es war und nicht ist und wiederkommen wird. Hier der Sinn nach der Weisheit, die sieben Köpfe sind sieben Berge, worauf das Weib sitzt. Zugleich sind es sieben Könige. Die fünf sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, darf er nur kurz verweilen. Und das Tier, das war und nicht ist, ist selbst der achte, und doch einer von den sieben, und geht dahin ins Verderben. Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche die Herrschaft noch nicht empfangen haben, aber sie bekommen Gewalt als Könige auf eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einerlei Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Sie werden mit dem Lamm streiten, und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und König der Könige, und seine Genossen sind Berufene, Auserwählte und Getreue. Und er sagt zu mir, die Wasser, die du sahst, wo die Buhlerin sitzt, das sind Völker und Massen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, die werden die Buhlerin hassen und einsam stellen und bloß und werden von ihrem Fleisch zehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Sinn zu vollstrecken und in einem Sinn zu handeln und ihr Reich dem Tiere zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde.